Hallo, liebe Hörer, dass ihr uns vor der Folge und vor dem Intro schon hört, das hat einen Grund. Genau, wir müssen eine Warnung aussprechen. Wir sprechen heute über Glaube, Kirche und Religion. Genau. Und für alle Menschen, die sich dann nicht auf den Schlips treten lassen wollen. Nein, wir werden niemanden, also ich werde versuchen, niemandem auf den Schlips zu treten, aber es gibt immer noch Menschen, die an der Stelle so ihre religiösen Gefühle verletzt fühlen. Genau, und das wollen wir nicht und deshalb warnen wir euch einfach vor. Genau, wir freuen uns auch beim nächsten Mal euch als Hörer begrüßen zu dürfen, aber falls das möglicherweise nicht die Folge für euch ist, hört einfach die nächste. Genau, es kommt wieder was ohne religiösen Content. Genau, und jetzt viel Spaß beim Intro. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. So, da sind wir. Jawohl. Mitten in der Folge zu Glaube, Kirche und Religion. Also wir haben ja eigentlich drei Themen. Oh Gott, ja. Oder? Glaube, Kirche, Religion. Ja, sind es eigentlich drei Themen oder ist es ein Thema, das irgendwie so miteinander verschwimmt oder wie schaut's aus? Naja, du kannst definitiv Glaube ohne Kirche haben. Ja. Glaube ohne Religion finde ich schwierig, geht aber wahrscheinlich auch. Okay. Da müssen wir über Begriffe sprechen und. Geht Kirche ohne Religion? Kirche ohne Religion. Also mal müssten wir uns fragen, welche Funktion Glaube, Religion und Kirche jeweils haben. Und geht Glaube ohne geht Religion ohne Glaube? Religion ohne Glaube geht, glaube ich, ganz gut. Beispiel? Christentum. Das funktioniert, glaube ich, auch. Das Christentum funktioniert glaubst auch ohne, dass man an den Kaps glaubt. Ernsthaft? Ja, also Religion in dem Sinne ist dann für dich nicht das Buch und das ganze Brimborium dahinter und das Regelwerk teilweise, das in den Büchern steht, sondern... Ja, also ich sag mal so, es gibt ja durchaus protestantische Lehrschulen, wo selbst die Gottessohnhaftigkeit geleugnet wird und der komplett einfach nur als historische Person rezipiert wird. Also das funktioniert irgendwie auch. Okay, gut, wenn du so rumnimmst, dann. Das geht also offenbar und da hat man offenbar keine Probleme mit. Okay, steigen wir erstmal auf der persönlichen Ebene ein. Also ich bin katholisch getauft und ja, nee. Also in einem katholischen Kindergarten gewesen. Ja. Tatsächlich katholisch erzogen worden, so ein bisschen. Ministrant, also Kommunion, Firmung, den ganzen Spökes mitgemacht. Du hast also Kleidchen getragen als kleiner Junge. Ja, genau. Ich war auch Ministrant. Ja. Das Kleidchen hast du ein bisschen über dem Anzug drin getragen. Aber ja, ich war auch Ministrant, also ich habe so richtig schön ministriert, so schön Sonntagmorgens Glöckchen bimmelt. Durftest du auch das Weihrauchfässchen schwenken? Ja, auch mal. Cool. Also schön der Gemeinde. Neben viel YouTube. Ja, und natürlich ministrantenmäßig auch beim Fußballturnier mitgespielt, also beim Mini-Fußballturnier. Ja. Schön auf die Mütze gekriegt immer, weil wir nur eine kleine Gemeinde waren. Okay. So eine kleine Gemeinde, dass wir drei Gemeinden zusammenschmeißen mussten, um eine Fußballmannschaft hinzukriegen. Also dementsprechend bin ich dran, war bei uns nicht so das große. Dem Priester in der Sakristei zur Hand gegangen? Nee, das nicht, aber ich muss dazu sagen, ich war auch als Ministrant auf Ministrantenfreizeiten mit dabei. Okay. Und ich meine, da kommen wir vielleicht an den einen Punkt, wo ich sagen kann, ich habe den Spaß immer mit Religion da, wenn ich auf Menschen treffe, die wirklich religiös sind und dann möglichst noch ein Tischgebet erwarten. Mhm. Oder auch, manchmal gibt es auch Menschen, die sind so null religiös und ich kann ein Tischgebet, ich kann tatsächlich ein Tischgebet sprechen, das mir mal sogar ein Priester beigebracht hat. Das ist ganz entspannt, weil es ist kurz, lieber Gott, segne flott, Amen. Das hat mir mein Priester tatsächlich beigebracht. Das hat er gesagt, nö, das ist das schnellste Gebet, das kannst du merken, das geht ganz einfach. Finde ich gut. Und das war für den Katholen ist das schon mal ein sehr entspanntes Gedicht, weil oder ein spannendes Gebet, weil kannst du dir merken, kriegst du hin. Ja. Ja. Sind vier Worte plus Amen. Super. Und das Interessante ist halt, wenn du dieses Ding sprichst, die meisten Leute, die nicht religiös sind, halten das immer für einen total lustigen Scherz, dass du dich um Religion lustig machst. Mhm. Und Ultra-Religiöse fühlen sich dann auch auf den Schlips getreten, wenn sie sagen, hey, das kann ja nicht sein. Wo ich dann immer sagen muss, hat mir ein Priester so beigebracht. Hat mir tatsächlich ein Pfarrer so, genau so. Ja. Genau. Ja, das ist, ja, die Ausprägungen von Religion sind ja mannigfaltig. Ja, und wir hatten ja sehr entspannte Priester damals. Also die waren ja tatsächlich noch relativ jung, mhm, und relativ moderne Leute. Also ich habe halt nicht diese uralt, die von der Kanzel herunter irgendwie. Und nee, hatten wir nicht. Wir hatten junge Leute da, die sich engagiert haben, die auch ein Gemeindeleben quasi betrieben haben, wo es nicht nur um die Lehre ging, sondern auch dieser Sozialaspekt. Genau, und dementsprechend, also ich bin eigentlich tatsächlich bis zu einem gewissen Grad mit Religion positiv aufgewachsen, kann man sagen. Dass ich dann irgendwann das Thema dann für mich irgendwie gestrichen habe, so irgendwann kategorischer Imperativ, Sapere Aude, Kant, Aufklärung und so ein bisschen, ja, und da kommen wir halt zum Thema Religion. Also die Kirche an sich ist ja das eine, als Institution und als Organisation. Religion an sich ist aber eigentlich heutzutage ja, keine Ahnung, es gibt 5 Weltreligionen. Die aktuellste von diesen 5 Weltreligionen, ja, du zählst mit? Die aktuellste von diesen 5 Weltreligionen, deren Ursprungsbuch ist auch schon wieder 1300 Jahre alt. Mhm. Was suchst du? Ich komme so auf 4, aber... Du kommst auf 4? Ja. Wollen wir es durchzählen? Wollen wir es gemeinsam durchexerzieren? Ja. Wir fangen an im Osten, ganz im Osten. Ganz im Osten finden wir den Buddhismus, dessen Status als Religion ich zweifelhaft finde, aber es ist okay. Dann kommen wir aus dem Osten etwas weiter nach Westen. Ja, marschieren wir in Richtung Alexander dem Großen und landen dann im Hinduismus. Genau, kommen dann weiter in den Westen. Und dann kommt der Muslimane. Genau, der Islam. Dann marschieren wir weiter gen Westen. Und finden das Christentum. Und dann gibt's, ich weiß, dass es da noch eine weitere, die Ur der abrahamitischen Religion gibt, aber da tue ich mich mit dem Label Weltreligion ein bisschen schwer. Das ist gut. Tust du schwer, Mensch? Als Weltreligion im Sinne, das ist für mich eine rein quantitative Größe. Ich glaube, die sind auch nicht so klein. Ja, doch, das ist. Ich würde mal behaupten, das bewegt sich so im Bereich, was man auch so an Zoroastern und sowas hat. Das ist auch eine alte, ehrwürdige Religion. Shintoisten dürfte es, glaube ich, auch ein paar mehr geben. Ja, Taoisten ist auch wahrscheinlich die Gürne, aber da bin ich, also ich bleib mal bei den 5 und die nehme ich halt tatsächlich in. Ja, genau, aber wir können uns darauf einigen, dass es diesen, ich nenne es sowieso gerne den abrahamitischen Block. Wenn die sich nicht so anstellen würden, dann würden die sich auch mögen. Ja gut, ich meine, du kannst im Notfall hingehen und sagen, es gibt auf der einen Seite die Abrahamiten und auf der anderen Seite die mit den fortschwimmenden Fällen. Also es gibt diesen schönen Reim, um es schwimmen, alle Fälle fort, Wiedergeburt. Ja. Ja, es gibt ja eben die serielle und die, ja. Genau. Die nicht seriellen Religionen, ja genau, aber ja. Ja, ein Versuch und mehrere Versuche. Ja, genau. Und dann sind sie dieses lustige Christenvolk, das teilt sich dann auch noch in zig Schulen auf. Ja, aber das kriegst du bei den anderen auch gebacken. Also. Ja, genau. Das ist irgendwann wird's dann anstrengend. Ich habe vor Jahren mal in Politikwissenschaft über Terrorismus und Islam eine Facharbeit geschrieben und da mich mit dem Thema UMA beschäftigt. Ah, die Gemeinschaft aller Gläubigen. Ja, da hast du dann durchaus Spaß, wenn du dich da mal reinfuchst. Und dann fängst du auf einmal an zu sagen, wie übersichtlich ist eigentlich das Christentum? Ja, genau. Also der Islam ist, da wird ihm doch gerne Unrecht getan, der ist ähnlich divers wie das Christentum auch. Ja. Die hatten nur eine schnellere Spaltung. Deren Schisma Spalter. Deren Schisma ist ein bisschen schneller gelaufen, aber gut. Ja, genau. Und ja, ich glaube, bei den anderen Weltreligionen kommst du halt auch ganz entspannt auf verschiedene Ausprägungen. Die sehen das alle ein bisschen anders. Ja, genau. Also das, wie gesagt, also es gibt ja Auslegungen des Buddhismus, die sind sowas von gar nicht religiös. Allein da fängt es schon an. Ja. Ja, ich meine, du hast ja auch noch die globale Religion, die galaktische Religion. Du hast das Jedi-Tum. Du hast die Glaubensgemeinschaft des fliegenden Spaghetti-Monsters. Ja, wobei die sich ja mehr oder weniger aufs Christentum ein bisschen persiflierend stützen. Ja, genau. Die meisten Spaßreligionen basieren ja witzigerweise auf Religionskritik am Christentum. Ja, tatsächlich. Genau, und ja, dann gibt's noch so lustige, kuriose Phänomene wie Zeugen Jehovas und Bahai und Zoroaster und sowas. Neuapostolisch. Und Methodisten gibt's auch noch, das sind dann so Protestanten. Methodisten sind Protestanten, Neuapostoliker, das ist eigentlich so eine klassische Doomsday-Sekte, das ist... Also die werden tatsächlich vom Sektenbeauftragten des EKD, also die höchste Stabsstelle des organisierten protestantischen Christentums in Deutschland, werden die als gefährliche Sekte betrachtet. Perfekte Überleitung, wir kommen zu dir. Genau. Ich bin ja zwar Rheinländer, aber ich bin nicht nur als Sozialdemokrat quasi ein rotes Schaf in meiner Region, sondern dann komme ich dummerweise auch noch aus der einzig evangelisch geprägten Gemeinde an der Oberen Sieg. Ich bin evangelisch getauft. Ich bin, wenn ich das richtig weiß, tatsächlich uniert. Konfirmiert? Uniert evangelisch. Es gibt ja reformierte Lutheraner und unierte Landeskirchen. Weiter! Wir leisten uns das allein im klassischen evangelischen Christentum und da ohne über Calvinisten und Zwinglianer und so gesprochen zu haben, haben wir da schon gleich drei Stück von. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich war im evangelischen Kindergarten, ich war auf im evangelischen Gymnasium, ich war in der Jungschar, also dieses Jugendangebot. Ja, das ist auch das hatten wir auch noch. Habe ich auch mitgemacht. Ich war auf christlichen Freizeiten bin tatsächlich, obwohl mein Verhältnis zum Christentum vorsichtig formuliert angespannt ist, tatsächlich noch Kirchenmitglied. Okay. Was ich mir leisten kann, weil ich mir sagen kann, also die evangelische Kirche, das ist so wie Deutschland in Anführungszeichen zwischen dem 30-jährigen Krieg und der Reichseinigung 1870. 700 verschiedene Glaubensrichtungen. Also, ja, ihr habt ja da nicht zusammengeschmissen irgendwann. Die Katholiken haben ja irgendwann erstmal, also die römisch-katholische Kirche hat ja irgendwann erstmal gesagt, so Freunde, ja, schön, dass ihr alle Christen seid, aber wir hocken uns jetzt mal zusammen und einigen uns jetzt mal hier auf ein Buch und auf eine Logik und ihr erklärt uns jetzt mal bitte einheitlich, bitte, wie schaut denn das aus mit Vater, Sohn und Heiliger? Ja, gut, also sagen wir mal so, also das kriegen die Evangelien ja auch alle noch. Ja, nee, da seid ihr ja auch noch mit dem Boot gewesen. Ja, genau, und also die Trennung zum Katholizismus ist dann sola fides, sola scriptura, sola gratia Dei. Aber bei den Katholen ist das ja relativ einfach, wenn da falls Fragen kommen, die gehen an dich. Ja, genau. Das kann ich gerne auch nachher noch ausführen. Aber wenn der Bischof von Rom bei den Katholen sagt, Homo-Ehe finde ich irgendwie scheiße, also gibt's das bei uns nicht, dann gibt es das auch bei gar keinem Katholen. In Deutschland ist das so, dass es da die Segnung gibt und das hängt dann von der Landeskirche ab, in der du Mitglied bist. Das könnte dir also passieren, wenn ich das richtig weiß, dann gibt's eine Landeskirche von Baden und eine Landeskirche von Württemberg. Mhm. Also Baden-Württemberg leistet sich gleich zwei Landeskirchen, die haben's ja. Da könnte es dann unter Umständen passieren, dass du in der einen Landeskirche mit deinem Partner gesegnet werden darfst vom Pfarrer und in der anderen Landeskirche nicht, weil da die entsprechenden Menschen gesagt haben, nö, wollen wir nicht. Und die anderen sagen, machen wir. Also das ist fröhliche Anarchie, was da im evangelischen Christentum herrscht. Das heißt, du kannst da, um mit deinem Partner dann irgendwann gesegnet zu werden, das wäre ein Grenzgänger. Ja, genau, dann muss ich mir einfach irgendwie die passende Landeskirche suchen. Mal kurz umziehen. Also das ist... Nicht umziehen, du kannst ja auch nur hinfahren, oder? Ich glaube, du musst Mitglied der jeweiligen Landeskirche sein, aber so detailliert habe ich mich da mangels Partner und mangels Bedarfs eine... Ist ja nicht so Gastkarten wie beim Golfverein oder Golfclub. Ich muss mich da mal erkundigen, glaube ich, bei Bedarf. Also, kannst ja auch mal Schnupperkurs machen, irgendwie wie im Fitnessstudio so. Schnupperkurs Christentum. Nee, das Schnupperkurs Christentum lohnt sich nur bei den Katholen, weil Evangelien ja keinen mehr rausschwenken. Ja, aber dafür gibt's bei euch den guten Wein. Ja, mittlerweile immer häufiger Traubensaft wegen Alkohol und so. Und du darfst ja auch nach der Konfirmation zum Abendmahl gehen und so einen 14-Jährigen zum Alkoholismus verführen. Das ist glaube ich, am Rande der Strafbarkeit. Ach. Ach, das halt jetzt dann doch so. Also, nee. Nee, tatsächlich. Aber dann haben wir das mal abgehandelt. Also, wir sind beide durchaus mit Religion aufgewachsen. Dementsprechend, genau. Wir haben eigentlich ungefähr einen ähnlichen Werdegang, vielleicht unterschiedliche Kirchen. Was ist dann schiefgelaufen? Was ist schiefgelaufen? Naja, also, ich meine, warum bin ich raus und sag eigentlich heutzutage Glaube, naja, irgendwann bin ich Humus. Irgendwann bist du Humus. Ja, also ich bin ja mit diesem ganzen Wiedergeburt oder Wiederauferstehung von einem Gottessohn und dann eigentlich diesem Heilsversprechen und ewiges Leben. Ja. Ich für meinen Teil bin der Meinung, das endet dann irgendwann im Humus. Ja. Oder schön in der Asche und dann. Ja, ja, und die wird dann auch zu Humus. Es gibt von David Hume, schottischer Aufklärungsphilosoph, ein wunderschönes Argument gegen die Unsterblichkeit der Seele. Er sagt nämlich, es gibt in der wirklich beobachtbaren Welt keinerlei Anzeichen dafür, dass es solche Sachen wie Wiedergeburt oder ewiges Leben gibt. Mhm. Wie scheiße wäre das eigentlich von einem Gott, uns mit Erkenntnisapparaten auszustatten und dann zu behaupten, sowas wie ewiges Leben gibt es, aber dann in der Welt, die wir erkennen können, keinen einzigen Hinweis darauf zu hinterlassen. Wie assi wäre das eigentlich? Ja, das ist David Humes Argument dagegen. Und über das kann man streiten. Aber so, du hast es ja schon angedeutet. Ich glaube, dieses Rationalistische ist, glaube ich, so ein wichtiger Grund, oder? Ja, ja, definitiv. Also ich meine, ich hab mal irgendwann eine schöne Philosophie dazu gehört. Die besagt Folgendes. Das Sein, also das Sein, was immer das auch sein mag, das Sein wollte sich selbst erfahren und wurde dann. Das ist der Moment, wo dann auch der Urknall quasi existieren könnte. Oh Gott. Und aus diesem Interesse an Selbsterkenntnis hat sich das Sein quasi geschaffen. Und dadurch ist Schöpfung. Und da brauchst du dann auch nicht die Frage stellen, was ist eigentlich mit Leben nach dem Tod und dies und das und tralala, und du bist einfach ein Teil des Seins. Ja. So, genau. Du bist einfach da. Du bist Teil des Erkenntnisgewinns des Seins. Buh. Ja, für mich, wo ich sage, okay, gut, da brauche ich, da habe ich keine Regeln, da habe ich keine Entität, die ich mir irgendwie. Ja. Was weiß ich, wie vorstellen muss an einem Ort, sondern alles ist. Alles ist ja sein. Also alles ist ja. Ewiger Kreislauf. Noch nicht mal ewiger Kreislauf. Das kann ja auch irgendwann enden. Das ja. Hat ja irgendwann begonnen. Also endet es irgendwann. Vielleicht hat es irgendwo begonnen. Vielleicht hat es auch gar nicht irgendwann begonnen. Ja, das Sein ist das Sein. Also es ist da. Und genau. Ja, mehr brauchen wir da nicht. Ja, genau. Und dementsprechend, also das war eine Philosophie, die ich gehört habe, wo ich dann sagen kann, okay, damit kann ich mir fast schon wieder anfreunden. Mhm. Das ist also, da fängt dann schon fast schon so ein Glaube an und sagt, okay. Okay, ja, warum würdest du dann aber sagen, ist sowas wie Religion erfunden worden? Also gehen wir mal davon aus, dass es sie nicht wirklich ist, aber sie ist ja mal faktisch da, also muss sie irgendwo herkommen. Na gut, also im Grunde ist es eine Verantwortungsabgabe. Okay. Also das kann man ja mal aus der Soziologie her ein bisschen beziehen. Okay. Der Mensch versucht ja mit seiner Umwelt umzugehen. Ja. Und wenn der da so unter diesem Baum sitzt und da mit seinem Feuerchen sitzt und am nächsten Tag jagen geht, dann muss er ja klären, okay, ich gehe morgen jagen, wenn da, keine Ahnung, eine Herde vorbeizieht und ich auch noch gut bin, dann erlege ich das Vieh. Ja. Wenn es Vieh allerdings zu viele sind oder ich zu doof bin oder was weiß ich was, bin ich Mode. Ja. Also muss ich ja irgendwie diese Verantwortung irgendwo hin auch abgeben können. Also muss ich ja irgendwie dieses mein eigenes Dasein, meine eigene Verantwortung ja irgendwo abgeben können auch, weil die Welt warum? Drumherum, ja, weil, ganz einfach, weil die Welt drumherum, die habe ich ja gar nicht unter Kontrolle. Ich kann weder kontrollieren, ob da wie viele Tiere da kommen, ja, noch wie die sich verhalten. Das heißt auf Deutsch, es liegt alles nicht in meiner Macht. Ich kann nur das tun, was ich kann. Und dementsprechend, das drumherum, das muss ja in irgendwessen Verantwortung liegen, weil meine Verantwortung kann es ja nicht sein, alles. Wieso? Also stellen wir uns mal vor, du als neolithischer Steinzeitjäger, ja, sitzt da halt unter deinem Bäumchen und siehst das Mammut. Ja, okay, dann ist der da, ist dir irgendwie Gott eingefallen. Ich meine, der hätte auch Christian Lindner erscheinen können, der dann gesagt hätte, es liegt alles in deiner eigenen Verantwortung. Nein, also erstens, du musst ja die Frage stellen, erstens, wer hat dieses Mammut geschaffen? Oder wer hat die ganze Welt erschaffen? Das ist ja die eine Frage. Wer hat dieses, also wer verantwortet dieses Riesending, diese Riesenumwelt? Und zum anderen hast du natürlich die Verantwortungsabgabe zu sagen, okay, ich kann ja möglicherweise mein Können und die Tatsache, dass ich dieses Mammut morgen erlege, irgendwie in irgendwessen Hände legen. Und damit hast du dann angefangen, Götter zu erschaffen. Weil du, wenn du mal so zurückgehst, was sind denn die ersten Götter? Die ersten Götter sind Sonnengötter, die dafür da sind, dass der Tag kommt. Und die Sonne nicht die Ernte verbrennt, sondern die Sonne, die Ernte möglichst, Weil bei Nacht warst du in Gefahr. Ja, ich glaube, kulturanthropologisch sind Sonnengötter tatsächlich eine spätere Findung. Also bei den Griechen weiß ich, dass Erdgötter eigentlich die Älteren sind. Ja gut, die Griechen sind ja nach den Ägyptern beispielsweise. Auch bei den Griechen ist Aton und Ra, das waren eher so spätere Kulte. Okay. Die sind tatsächlich, also gerade dieser Aton-Kult ist tatsächlich von aus Herrschaftszwecken erfunden worden. Da hat Pharao, weiß ich nicht, der schieß mich tot, gesagt, wir huldigen jetzt alle mal schön dem Sonnengott. Das ist so. Okay, also ich weiß, dass auf jeden Fall die ersten Götter waren definitiv wohl Jagd und Acker. Ja. Bau. Also Naturgötter. Naturgötter. Und dementsprechend, da hast du ja schon dieses Element, dass du quasi die Natur muss ja irgendwem in irgendwessen Verantwortung liegen. Genau. So, und damit hast du schon diesen Effekt. Genau. Und spätestens, wenn du anfängst, Götter als das zu nehmen, als göttliche Entität zu nehmen, dann entwickelt sich das weiter. Und damit hast du quasi den Ursprung in Verantwortungsabgabe. Ja. Und die erste Verantwortungsabgabe, die führt dann dahingehend, dass du dann irgendwann auch diese Institution, Religion, einfach weiterentwickeln kannst. Und dann hast du auf einmal halt, hast du halt auch möglicherweise einfach Regeln, die gelten. Also wenn du gegen den Willen des Gottes bist, dann wird er dich bestrafen und dann kannst du machen, was du willst beim Jagen, dann wird das Mammut dich fressen. Ja. So. Und so entstehen dann ja auch religiöse Regeln. Also das, keine Ahnung, kein Sex vor dem Auswärtsspiel oder sowas. was weiß ich. Genau. Was es halt so gibt. Okay, das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, ich würde, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen und weil Verantwortungsabgabe ist ja schon wieder soziologisch, ja. Ich würde es fast sagen wertend. Bin mir da. man könnte noch einen Schritt zurückgehen und sagen, es geht erstmal um Welterklärung. Ja. Also, ne? Geht aber einher damit. Ja, das stimmt. Und mir fiel dann ein, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, fiel mir ein, dass das der gute alte Immanuel Kant, der eigentlich in diesem Podcast viel zu selten vorkommt. ja, wahrscheinlich, weil wir den ständig rauspiepen müssen, aber eher. Oder? Schippe, Sack, Fackant, Motherfucker. Immanuel Kant hat für seine Philosophie vier Grundfragen formuliert. Okay. Nämlich, was kann ich wissen? Okay. Was soll ich tun? Mit diesem Wissen? Oder nein, das sind so Kant ist ja schon sehr ausdifferenziert, da sprechen wir über Aufklärungsphilosophie. Was kann ich wissen, ist eigentlich die Frage der Erkenntnistheorie. Gibt es die Gegenstände in der Welt überhaupt beispielsweise? Okay. Und wie ist überhaupt etwas... Ich wollte gerade nur wissen, bauen die Fragen aufeinander auf? Die sind unabhängig voneinander. Was soll ich tun? Also die Frage der Moralphilosophie. Was ist der Mensch? Die anthropologische Frage. Und was darf ich hoffen? Die Frage der Religion. Ich darf hoffen, dass auf die anderen drei Fragen eine sinnvolle Antwort genommen kann. Und da kam mir eigentlich in den Sinn, das sind ja eigentlich irgendwie die Grundfragen des menschlichen Daseins. Ja. Und ich glaube, Religion bietet eigentlich auf alle vier Fragen eine Antwort. Ob es eine gute ist, ist halt die Frage. Das ist in der Tat eine Frage, aber die Frage kannst du immer stellen. Ja, aber ich meine... Also ne, ich beziehe jetzt, ich kann ja jetzt mal ganz frech die Gegenposition beziehen. Du kannst sagen, okay, der Steinzeitjäger hat irgendwie, keine Ahnung, wir nehmen wir mal nicht den Jäger, nehmen wir den Sammler, dem verhagelt es die Ernte. Und das liegt daran, dass er irgendwie ein schlechter, dass er ein schlechter Mensch war. Mhm. Für den in seinem System ist das genauso nachvollziehbar, wie wir heute sagen... Naja, dem hat's die Ernte zerregelt, zerhagelt, weil irgendwie Wetterphänomene, die können wir hier irgendwie beschreiben und das ist jetzt einfach so. Das ist beides ein Welterklärungssystem. Und ja, wenn du jetzt mal ausklammerst, dass wir alle an Rationalismus und Wissenschaft glauben, dann ist das nicht eine, aber ja. Dann ist das, ja, 25% des Wahlvolkes in einem kleinen östlichen Bundesland sehe das nicht so eng. In manchen Bundesländern, nicht nur in dem einen. Ja, denn ich tue jetzt was. Wir reden ja nicht nur von Deutschland, wir reden ja von der Welt. Ja, genau. Aber also wenn wir uns jetzt mal auf diesen Standpunkt stellen, okay, also Rationalismus ist schön und gut, aber das ist auch nur ein Welterklärungsmodell, das ich auch nicht selber begründen kann, dann ist das eine Welterklärungsmodell genauso legitim wie das andere auch. Nein, Science! Das eine ist Wissenschaft, Punkt. Ja, aber auf welchem Fuß steht Wissenschaft? Nein, das eine ist eine Kausalkette. Das andere ist halt irgendwo eine fabulierte Methode. Das andere ist auch eine Kausalkette. Ja, aber eine herbeiverklausulierte, oder? Na, das Kausalgesetz ist jetzt auch nur, das Kausalgesetz ist rein logisch. Also, mal ganz kurz, wenn beispielsweise dein Chef sagt, hier, du kriegst keine Gehaltserhöhung. Ja. Dann kann das definitiv nicht damit zusammenhängen, dass du dem Marcel damals in der 13. Klasse eine reingehauen hast. Woher weißt du das? Das kann einfach damit nicht zusammenhängen. So, es kann aber möglicherweise damit zusammenhängen, dass die Bilanz gerade aktuell einfach keine Löcher für Gehaltserhöhungen. Ja, genau. Es erscheint dir plausibel. Ja, richtig. Es erscheint dir plausibel. Also für Letztbegründungen taugen kausale Systeme auch nicht. Ja, die endgültige Grundlage wird aber sicherlich nicht sein, dass der eine sagt, ich habe ein Gefühl, da war was in der 13. Klasse. Ja. Also das glaube ich jetzt in dem Fall definitiv mal nicht als kausal Ding. Also ja. Karma is a bitch, okay. Karma is a bitch, ja. Wir können tatsächlich auf diese Ebene anfangen zu sagen, okay, warum führt gutes Verhalten und warum führt freundliches Auftreten und positives Verhalten, das man an den Tag legt, möglicherweise dazu, dass das Karma einen belohnt oder schlechtes Verhalten, dass das Karma einen bestraft. Ja. Das würde ich aber nicht als Kausalkette zum Beispiel sehen. Also natürlich, wenn du den lieben langen Tag lang ein guter Mensch bist, ein netter Mensch bist, dann trittst du möglicherweise einfach auch ganz anders auf gegenüber Menschen. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass Menschen, denen du begegnest, einfach dir auch positiver begegnen. Wenn du möglicherweise dich gegenüber Leuten schlecht verhältst, dann ja, schwingt das in deiner ganzen Persönlichkeit möglicherweise genau mit. Und die Leute haben ein schlechtes Gefühl. Genau, das ist das, was das wir heute Selbstwirksamkeit schon mal nennen. Aber das würde ich zum Beispiel nicht auf... also das, wenn dir dann einer über den Weg läuft und dich komplett scheiße behandelt, so komplett scheiße behandelt, dann kannst du doch nicht sagen, der behandelt mich deswegen so scheiße, weil ich mal irgendwann scheiße war. Mhm. Sondern, weil das wäre ja Quatsch. Weil dann wäre ja sein Verhalten deinem, auf deins kausal gesetzt. Sein Verhalten ist aber sein Verhalten, dein Verhalten ist dein Verhalten. Und ja, diese Resonanz, die findet nicht immer statt. Nicht, mhm, nicht jedes Verhalten resoniert zueinander. Und dementsprechend... ich weiß, worauf du hinaus willst, aber deshalb argumentiert das Christentum ja auch nicht mit Karma, sondern dann wird der gute alte Hiob bemüht, dann ist es eine göttliche Prüfung. Ja, aber ich will ja darauf raus, also dieses ganze, ja, du sollst dich so verhalten, damit dies und das, also. Ja, aber ich meine, nein, du kannst es innerhalb des Systems, kannst du das Ganze plausibel erklären. Ja, du kannst natürlich, das ist wie eine Verschwörungstheorie. Die sind gegen Angriffe eigentlich normalerweise immun. Ja, das ist Wissenschaft auch. Nee, ich sage, die sind gegen Angriffe. Nee, Wissenschaft ist nicht immun. Ja, natürlich. Du kannst das System Wissenschaft nicht von außen angreifen. Die Wissenschaft ist hochgradig angreifbar. Weil du kannst es ja, weil du klar, du musst dich natürlich nach den Popperschen Regeln mit Falsifizierbarkeit auseinandersetzen. Ja, klar, aber wenn du. Aber alles ist falsifizierbar, sonst wäre es ja nicht. Aber wenn du etwas falsifizierst, schmeißt du im Zweifelsfall nicht die Theorie über Bord, sondern weil Wissenschaften ja aus unterschiedlichen Theorieversatzstücken bestehen, die miteinander zusammenhängen, so Lemmata und Sätze und sowas, dann schaut man an, wie man das System möglichst ohne größere Schäden wieder flicken kann, damit das Gesamtsystem weiterhin bestehen bleibt. Also. Ja, klar. Das ist zumindest Quine'sche Wissenschaftstheorie. Ja, logisch, aber damit kannst du doch das System angreifen. Damit kannst du doch jegliche Erkenntnis erstmal angreifen und, natürlich musst du dich nach den Regeln der Wissenschaft natürlich damit auseinandersetzen, aber. Ja, aber also Wissenschaft ist auch irgendwie erst im 15. Jahrhundert entstanden. Ja. Groß. Ob die jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, das sei mal dahingestellt. Weil es immer noch die Frage der Letztbegründung gibt. Ja klar, aber gut, die Letztbegründung ist ja nie erreicht in der Wissenschaft, weil die Wissenschaft ja grundsätzlich immer auf Falsifizierbarkeit basiert. Wenn etwas nicht falsifizierbar ist, dann darf es nicht als Erklärung endgültig gelten, weil dann kann es ja quasi nicht. Ja, genau. Also letzten Endes. Weil dann ist es ja nicht überprüfbar, sondern dann ist es ja faktisch und dann genau. Ist es endgültig so. Deswegen hast du ja diesen Reparaturmodus in der Wissenschaft, weil Wissenschaft ist ja immer nur, oder Systeme und Theorien sind ja immer nur eine Reduktion der Komplexität der Welt. Sie erklären ja nicht alles und jeden Funken im kleinsten Teil. Deswegen ist es ja auch immer diese schöne anekdotische Evidenz, dass die Leute sagen, ja, aber ich kenne einen, bei dem war das so. Ja. Und du sagst, genau, und deswegen schmeißen wir jetzt die komplette Wissenschaft einfach mal über Bord, weil der Kalle aus Leutenbach das halt gesagt hat. Genau. Und das genauso erlebt hat, wie es alle anderen nicht erlebt haben. Und weil der Kalle aus Leutenbach das so erlebt hat, schmeißen wir jetzt einfach den kompletten Theorieapparat über Bord. Ja, wobei ich es tatsächlich... Aber Religion hast du es halt. Genau, wobei ich es in aktuellen Diskussionen gerade um Wissenschaft spannend finde, wie Wissenschaft auch wieder religiöse Züge bekommt. Wie man Wissenschaftlern einfach glaubt, weil Wissenschaft einfach so hochkomplex ist, dass einem keine andere Wahl mehr bleibt. Also ja, das ist schlimm, aber das hat schon was wieder von priesterlichem Geheimwissen. ja, nee, gut, genau, also ein bisschen, aber Religion hat zumindestens über viele Jahrhunderte lang diesen Dienst geleistet, dass sie Welt erklärt. Ja, und deutet und dann halt natürlich auch ein Regelwerk mitgibt. Genau, das wäre dann der nächste Schritt. Was soll ich tun? Auch darauf hat Religion eine Antwort. Hat Religion eigentlich bis heute eine Antwort? Die Frage ist, ob die gut ist, die Antwort. Weil, ich meine, ein schönes Beispiel, was ich immer wieder höre, naja, mit den 10 Gebote, da kann ich ja was anfangen. Kann man das wirklich? Kann ich jetzt einfach das Buch aufschlagen und sagen, so, hier, Seite 493, der Typ kam vom Berg, hatte 2 Tafeln, und da standen schlaue Sprüche drauf. Erster Spruch, du sollst keine Götter neben mir haben. Kann ich damit heute anfangen? Ich bin der Herr dein Gott, bitte. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine Götter neben mir haben. So, kann ich damit im 21. Jahrhundert was anfangen? Du kannst bring natürlich mich das, sagen, ich... das weiter. Du kannst natürlich jein. Nee, bringt mich nicht weiter. So. Du sollst ja kein Bild von mir machen. Gut. Kann ich mitleben. Schön. Drittens, du sollst den Sonntag heiligen und nicht ja. Du sollst dir einen Tag gönnen, um Pause zu machen, Du sollst, du sollst den Sonntag ehren und nicht Gott lästern. War es, glaube ich, irgendwie so. Und dann hast du schon wieder ein Problem. Dann denkst du, okay, gut. Machen wir einen Haken hinter, das sind diese 3 göttlichen Grundsatzregeln. Ja. So gehst du halt mit deinem Gott um. Bleiben noch 7 Gebote, mit denen du vielleicht was anfangen kannst. So, du sollst nicht töten. Das finde ich super. Das ist so das Grundsatz, Totschlagargument, das ich immer bekomme, wenn ich sage, nö, also mit Religion, weiß nicht, ohne Moral und Ethik, da rennt man doch los und tötet dann Menschen. Da kannst du ja jeden umbringen, wenn es eh alles wurscht ist. Nee, irgendwie nicht, weil kategorischer Imperativ handle so, dass du niemanden umbringst und dich niemand umbringt. Dass du niemanden bestiehlst, ob genau. das dich niemand also, bestiehlt. Du brauchst auf jeden definitiv... Dass dir niemand was wegnimmt, was du ihm nicht wegnimmst, so... Weißt du so, du hast einen einzigen kategorischen Imperativ, du brauchst 7 Gebote. Da bewegst du dich auf unterschiedlichen Ebenen. Der kategorische Imperativ, ist ein Maximenprüfungsinstrument. Ja. Der sagt dir nicht, was du tun sollst. Ja. Der sagt dir, wenn du beschlossen hast, dass du was tun willst, wie du überprüfen kannst, ob du das wirklich tun sollst. Ja. Der kategorische Imperativ in dem Beispiel ist also nicht das eine Gebot oder die Vielzahl von Geboten, sondern der kategorische Imperativ ist das Äquivalent zur Bibel. Das heißt, du kannst entweder die Bibel fragen oder den kategorischen Imperativ. Yay, lass dir in 14 Semestern Philosophiestudium gesagt haben, dass dieses Maximenprüfen viel anstrengender und viel komplexer und viel diskutabler ist als das Nachschauen in der Bibel und 2000 Jahre lang Exegese. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist relativ einfach. Mach das nochmal praktisch. An einem praktischen Beispiel. Das ist, wenn ich meiner Mama alle 2 Wochen betrunken per eine WhatsApp-Sprachnachricht schicke und ihr sage, ihr habt die lieb. Läuft, nein. Aber also das ist ja nicht so konkret. Die 10 Gebote sind tatsächlich allgemein und deshalb gibt's ja diverse Bücher in der Bibel, wo der ganze Kladderadatsch weiter ausgewalzt wird. Ich wollte jetzt runterbrechen auf die einfache Ebene, weil genau. Das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist eigentlich relativ schön, weil es das Verhältnis zwischen den Generationen einfach regelt. Das ist klar, dass es da eine Generation gab, die was geleistet hat, und damit du wiederum in der Pflicht stehst, was für die davorgehenden Generationen zu tun. Dadurch hast du gleichzeitig aber auch wieder die Sicherheit, dass die nachfolgende Generation wieder für dich sorgen wird. Das heißt, dahinter steckt im Prinzip das Prinzip Solidargesellschaft. Ja. Was man relativ schön daran sehen kann, weil welches der Evangelien, eins der 4 Evangelien beginnt erstmal damit irgendwie und dann zeugte Eva und Eva zeugte schieß mich tot und da wird erstmal so eine lustige Ahnenkette aufgemacht. Genau. Ich verkneife mir jetzt meinen alten Gag, den ich da ansonsten immer bringe. Das verkneife ich mir heute. Bitte. Nee. Ich verkneife mir heute. Nee, aber tatsächlich, ich verstehe, worauf du raus willst. Übrigens, an der Stelle die 2. Pointe, die ich ansonsten an dieser Stelle gerne bringe. Damit wird Josefs Ursprung erklärt. Das Evangelium erklärt, warum Josef aus der, was ist es, aus der Dynastie der... Ach so, der Josef. Ja, der ist ein Nachkomme König Davids. Genau. Genau, also damit wird erklärt, warum der Stiefpapa von Jesus, der also mit dem Zeugungsakt nichts zu tun hat. Ja, aber aus königlichem Geschlecht stammt. Genau, warum Jesus quasi aus... Warum er letzten Endes auch königlichem Geschlecht ist. Ja, er ist trotzdem König der Juden. Und er ist quasi das Rabenkind. Ja, das hängt, glaube ich, da bin ich dann auch nicht firm genug. Also das hängt dann wieder mit alttestamentarischen Prophezeiungen zusammen, dass Josef halt aus dem Geschlecht König David stammen muss. Ja, also, ja, das ist ja wie mit den... Da bewegen wir uns jetzt auf ganz dünnem Eis mit diesem äthiopischen... Meinst du Haile Selassie? Ja, genau. Diese Geschichte, die geht ja dann zurück auf König Salomon. Ja, genau. Aber da merkst du dann... Wobei, also Herrschaftsbegründung auf Basis von solchen... mehr oder weniger göttlichen Genealogien hast du ja häufiger. Also Julius Caesar hat in seiner Ahnenreihe, der führt seine Vorfahren auch irgendwie auf Venus zurück. Tatsächlich, also das Geschlecht der Julia stammt von der Göttin Venus ab. Okay. Also das ist, und das kann man durchaus vergleichen, weil die griechisch-römischen Götter einen anderen Status hatten als der monotheistische Gott der abrahamitischen Religion. Naja, ja, Dreiteilung ist mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Oh Gott, ja, da wird es echt noch kompliziert, aber ja. Nee, die haben auch eine andere Funktion. Also von daher, also die 10 Gebote oder die Bibel insgesamt sind ja letzten Endes ein Normenkatalog. Ja, genau. Der wiederum auch der Auslegungsfähig ist. Ja, du hast ja später dann noch den Katechismus. Den lutherischen Katechismus, den ich tatsächlich, ich muss den kleinen Katechismus nicht auswendig lernen. Ja, und dann hast du noch im Katholizismus auch noch so ein Regelbuch. Ja, schön umschrieben, dann später von Carl Schmitt. Hast du. Seines Zeichens bekannt für Ermächtigungsgesetz. Du hast ja relativ viel. Du hast dann auch so Sachen wie Kairaner und diese ganze lustige Befreiungstheologie da in Lateinamerika und so. Es gibt noch weiterführende Regelbücher. Ich wollte nur mal die Grundsatzregeln nehmen und sagen, okay, Moment, kann man überhaupt mit den Grundsatzregeln irgendwas anfangen? Ja, ich sag genau. Ja, es funktioniert, weil gewisse Pflöcke eingeschlagen werden. Das finde ich das Spannende eigentlich in der Bibel, was der Bibel gerne mal zum Vorwurf gemacht wird, ist, dass die sich ja gerne mal so widerspricht. So je nachdem, in welchem Teil man sich bewegt. Aber da wird dann einfach verkannt, dass es eben kein Gesetzbuch ist, sondern dass es da um Normen geht. Ja, ich meine, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und zwar dann, wenn einer dir die Backe hinhält, sollst du ihm die andere hinhalten. Ja. Und auch dieses Auge um Auge. Nein, das heißt, wenn du einmal auf die Backe schlägst, halt dir auch noch die andere. Ja, und auch dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn wird ja gerne, das wird ja fehlinterpretiert. Da geht es eben drum, dass man nicht unverhältnismäßig strafen soll. Also das ist durchaus ein spannender und wichtiger Gedanke. Und wenn man den mal historisch sieht, dann hat der so seine Berechtigung. Gut, aber ja, ist auch in heutigen Diskussionen durchaus virulent. Ich möchte mich eigentlich nicht auf diese populistische Schiene runterlassen, aber das ist durchaus ein Verhältnismäßigkeit zur Schwere des zur Straftat geben müsste beim Strafmaß. Wie das im Einzelnen ausschaut, sei dahingestellt, aber es muss gegeben sein. Okay, und was fangen wir jetzt damit an heutzutage? Also mit diesem Regelwerk? Kann man das einfach so 1:1 oder bin ich da mit meinem kategorischen Imperativ und sapere aude? Wage dich deines Verstands zu bedienen, denk mal kurz drüber nach, möchtest du, dass dir das einer antut, bin ich da nicht entspannter. Na, wie gesagt, du musst halt deine Maxime ja irgendwo hernehmen. Ja, aber. Und dann kannst du sie durch den kategorischen Imperativ jagen. Ja, gut, du kannst ja daraus trotz eine Handlungsanleitung ableiten. Auch aus dem kategorischen kriegst du es ja ab. Nein! Naja, doch, Handel steht so, dass deine Maxime, dass die Maxime deines Handelns. Genau, aber dafür brauchst du erstmal eine Maxime und eine Maxime ist eine Handlungsanweisung. Das heißt, du brauchst erst deine Handlungsanweisung. Ja, aber du musst ja dich deines Verstandes bedienen und selbst drüber nachdenken, was du denn tun möchtest. Weil du sollst ja nicht irgendwem nachdenken. Ja, aber das wage dich deines Verstandes zu bedienen. Tatsächlich die, das. Nicht wage zum Lesen. Wage dich deines Verstandes zu bedienen bedeutet nur, wenn du die These gefunden hast, prüfe sie, deine Maxime gefunden hast, prüfe sie mit dem kategorischen Imperativ. Dann bist du, ob das aus der Bibel kommt oder aus dem Koran, das ist dem alten Herrn Kant, glaube ich, ziemlich schnuppe gewesen. Ja, oder denk halt einfach selber nach. Ja. Also ich glaube, so modern kann man Kant dann doch lesen. Also ansonsten fangen wir an, diese berühmt-berüchtigte darf man lügen, wenn man einen Flüchtigen bei sich beheimatet? Dann fangen wir halt an zu sagen, okay, im Urkant kriegt man den nicht, aber... Kant ist da sehr strikt. Nein, du darfst nicht lügen. Ja, Punkt aus Bums aus Nikolaus. Ja, wir nehmen den Kant dann schon ein bisschen modern. Also ich meine, Religion haben sich auch weiterentwickelt. Also, nee. Ich würde den Kant dann nicht... Aber das ist eine andere Diskussion. Ne, genau, du kannst anfangen, selber zu denken, natürlich, aber wenn wir uns immer hinsetzen und anfangen, wenn sich jede Generation, machen es mal vereinfacht, irgendwie, keine Ahnung, alle 30 Jahre kommt ein neuer Satz Menschen auf die Welt, damit es ein bisschen abstrahierter ist, wenn die sich jeweils wieder hinsetzen müssen und sich ein komplett neues moralisches System auszudenken, dann wird es echt auch anstrengend. Ein bisschen neu. Ne, das muss ja irgendwo herkommen. Du kannst ja nicht komplett im Luftleeren, du bist ja immer historisch gewachsen. Ja, das ist ja, warum neu? Du nimmst doch einfach das, was du bisher hattest und entwickelst es weiter. Ja. Ja. Genau, aber dann musst du es irgendwie das auch. Das ist wieder der Grund, warum heutzutage Menschen heiraten dürfen, die das vor 4 Jahren noch nicht durften. Dann musst du es irgendwie aufschreiben und auf irgendeine Art und Weise kodifizieren. Ja. Und so wie Gesellschaft, ich rate davon ab, das Recht dafür zu benutzen, weil Recht als System halt komplett anders funktioniert als, oder als Institution, was ich als Begriff lieber mag, komplett anders funktioniert als Moral. Naja gut, Recht ist in letzter Instanz dann das niedergeschriebene Ergebnis. Ja, und es ist vor allen Dingen immer der Einzelfall und es geht in der Moral nie um es geht um den Allgemeinfall. So eng ist Recht gar nicht immer. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So, das ist ziemlich weit gefasst. Das ist aber auch kein einklagbarer Rechtsgrundsatz. Das ist tatsächlich eine ethische Norm. Die ist da ins Gesetz reingeschrieben worden und die gehört im strengen Wort des Gesetzes meiner Meinung nach da nicht rein. Gut, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und frei. So, also Artikel 2 und 3. Ja, einfach gebracht. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, ja, so what, dadurch ist unser alltägliches miteinander Zusammenleben noch nicht geklärt. Naja, aber ich meine, also Gesetze sind auch mal einfach. Du kannst das natürlich nach unten ausdeklinieren und so, wenn ja klar, und aber dann kommst du irgendwann halt, wenn wirklich jeden Einzelfall, wie du es für die Moral eigentlich machen müsstest, in der juristischen Institution abbilden wolltest, dann musst du wirklich für jeden Einzelfall irgendwie einen Rechtsgrundsatz haben. Und dann fängst du entweder an, wild rumzuinterpretieren, damit verwässerst du das Rechtssystem. Ja, aber dafür hast du ja die Allgemeinsätze, die erstmal allgemeingültig sind. Und daraus kannst du dann immer noch Spezialfälle ableiten, aber die Grundsätze gelten ja erstmal. Also wenn du so zum Beispiel Verfahrensrecht hast, da gehst du ganz, ganz häufig erstmal auf die grundgesetzlichen Grundlagen. Genau, aber ich denke, also für unser Zusammenleben löst Moral das ganze Problem wesentlich besser als oder Ethik. Nee, Verwaltungsrecht. Verwaltungsrecht geht meistens auf Grundgesetz. Löst das Ganze besser als juristisch. Weil du natürlich auch das zweite Problem, was du dir einhandelst, dann ist grundsätzlich immer alles einklagbar. In einem Rechtsstreit. Und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der jeder zwischenmenschliche Streit in letzter Instanz von einem Gericht endet. Weil wir keine Möglichkeiten haben, das Ganze auch auf Basis anderer sozialer Normen auszuhandeln. Beispiel für andere soziale Normen? Moral. Die rettet mir was? Also in letzter Instanz kann natürlich die Moral mir helfen. Das Recht hilft mir auch nicht arg viel weiter. Naja, Recht kriegen und Recht haben sind auch noch zwei Paar Schuhe. Wenn du mich anlügst in einer Alltagssituation, mir daraus jetzt kein monetärer Schaden entsteht, sondern du mich halt einfach angelogen hast. Mhm. Wenn ich das und wir uns mal einig sind, dass Lügen blöd ist. Ja. Dann, wenn wir das rechtlich kodifizieren, dann müssen wir uns in letzter Instanz, wenn wir nur ein rechtliches System hätten. Ja, aber wenn ja kein Schaden entsteht, brauchst du ja kein Recht in dem Fall. Aber dein Handeln kann ja trotz allem. Ja, genau. Aber pass auf, ich muss einfach, wenn juristisch, um das irgendwie sanktionieren zu können, muss ich dich vor Gericht ziehen. Dadurch, dass wir sowas, wie Moral haben, dann kann ich dich auch einfach ächten. Ja, Moment, halt. Wir reden ja nicht davon, dass das Rechtssystem alles ist und alles recht ist. Sondern du kannst ja auch immer noch... Ja, deshalb sage ich ja, wir brauchen ein rechtliches System. Wir brauchen aber neben dem rechtlichen System, wir brauchen auch ein moralisches System. Richtig. Aber das moralische System brauchst du ja... Ja, also wenn du so die 10 Gebote nimmst. Ja. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht irgendwem anders was wegnehmen, du sollst es nicht begehren, was ja in letzter Instanz heißt, du sollst es nämlich stehlen. Du sollst Vater und Mutter ehren, was in dem Fall ja. Da haben wir uns ja schon darauf geeinigt, dass es Generationensolidarität ist. Ja, schwierig. Also ich habe uns darauf geeinigt. Ja, ja. Und du sollst irgendwie nicht Ehe brechen, was halt auch nochmal so ein... Das ja durchaus. Ja. Darüber kann man streiten, ob das da reingehört, aber. Was übrigens juristisch immer noch eine Schwierigkeit ist, weil das führt dann am Ende zur Scheidung einfach so. Ja, genau. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass das mal so eine grundsätzliche Sache ist. Wenn ihr Pappnasen euch dafür entscheidet, dann. Nee, aber es geht einfach nur darum, diese Regeln, die da ja drinstecken, die sind ja, keine Ahnung, die sind ja auch juristisch kodifiziert in der Zwischenzeit. Also du sollst niemandem was klauen, du sollst niemanden umbringen, du sollst niemanden mit einer Keule überziehen und ihm was wegnehmen, also auch keinen Raubmord begehen. Du sollst nicht das Ding begehren im Sinne dessen, dass du... Also in den 10 Geboten steht ja nicht drin, du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsches Zeugnis... Natürlich steht da drin, du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen. Steht da drin. Ja, aber nicht vor Gericht halt. Weil falsches Zeugnis heißt ja dann schon vor Gericht oder vor irgendwelchen Instanzen. Es gibt Menschen, das ist in der Auslegung, in der Exegese ist das ein Streitpunkt tatsächlich, ob die 10 Gebote tatsächlich, ob es da um juristische Kodifikation geht oder ob es tatsächlich um Verhaltensregeln geht und ich ziehe also, die weichere Lesart eigentlich vor. Okay, weil tatsächlich, mal ganz ernsthaft, gar nicht lügen wäre jetzt ziemlich fatal am Tag. Ja. Das war zum Beispiel eine Lüge. Das wäre tatsächlich, das kommt drauf an. Also wir können uns durchaus eine Gesellschaft. Also es war in der Verkürzung eine Lüge, weil ich kenne dich ansonsten bei der Frage wesentlich länger ausschalten. Also ich kann mich über das Lügen über das lügantische Lügenverbot über Stunden auslassen. Ich finde das aber eigentlich sehr sehr spannend. Also ich kann mir tatsächlich eine Gesellschaft vorstellen, in der du nicht in einer Gesellschaft, in der Wahrheit als wertgeschätzt wird. Ich meine, wir können uns nur eine Gesellschaft denken, wo das okay ist, dass wir uns einfach nie anlügen. Es müsste im Umkehrschluss dann natürlich bedeuten, dass niemand angepisst ist, wenn man morgen halt zum Maul, du Wichser, entgegengebrüllt bekommt statt guten Morgen. Okay, also ich glaube, wir können damit mal das Thema Religion einfach mit einem Haken versehen, einfach um mal die Moderation ein bisschen voranzubringen. Ja. Also wir sehen, dass Regeln im religiösen System möglicherweise aus deiner Sicht relativ sehr sinnvoll sind. Ich für meinen Teil sage, okay, die sind inzwischen aber juristisch kodifiziert. Und für mein Verhalten den lieben langen Tag lang nehme ich halt dort doch lieber die gute alte, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Beziehungsweise, was du möchtest, dass man dir antut, tue das den anderen an. Ja, das rate ich immer, wenn man BDSM-Freunde hat, diese Regel besonders zu beherzigen. Ja, den soll man halt auch nicht ausräumen, wenn man nicht ausräumen. So, kommen wir kurz zum zweiten Punkt, nämlich Kirche. Was machen wir mit dieser Institution? Also sowohl mit der katholischen als auch mit der protestantischen Kirche. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt einfach nicht über die anderen Religionen sprechen wollen, sondern wirklich nur diese eine nehmen. Hm? Also die haben wir uns halbwegs auskennen. Genau. Was machen wir denn? Die katholische Kirche unbedingt beibehalten. Und die evangelische? Ich hab's ja nicht so mit zurückbauen. Ich hab's ja nicht so mit der protestantischen Ethik. Also die könnten wir eigentlich, wir könnten eigentlich die evangelische Kirche packen und zusammen mit Christian Lindner dahin schicken, wo es hergekommen ist. Sagst du als Protestant? Sag ich als Protestant. Ja, aber was machen wir mit den Katholiken? Also ich meine, kriegt man da eine Reform hin? Wäre das nicht tatsächlich auch mal irgendwann so 21. Jahrhundert moderne? Also vielleicht so ein paar Einflüsse, die sich bei den Protestanten ja zumindest als halbwegs überlebbar. Also ich meine, die Protestanten machen den ganzen Verein ja auch schon seit 500 Jahren bald. Mhm. Und dementsprechend, ja, so Priester und vielleicht so Frauen einbinden, wäre doch voll die geile Idee. Das wäre mal tatsächlich, voll die geile Idee, ja. Gut, dann haben wir uns jetzt den Zorn... Genau. Aber ja, ich meine, man sollte sich ja auch, also Frauen einbinden, vielleicht, keine Ahnung, mal verheiratete Menschen zum Priesteramt zuzulassen. Also ich nehme da tatsächlich wahr, dass diese Diskussion geführt wird. Keine Ahnung, Schwule heiraten, darüber müssen wir noch nicht mal reden, dafür haben wir den Staat, dafür haben wir die Zivilehe. Vielleicht keine Ministranten mehr anfassen. Ich glaube, das Problem sind diese Machtstrukturen. Ich bin genau um diesen Zynismus heute extrem rum. Ich darf das, ich bin evangelisch. Ja, da gab es auch Fälle, aber ich sage, ich bin um dieses Thema heute ganz extrem rumlaviert, weil ich finde immer, das ist das Problem, was du immer kriegst, sobald du anfängst über diese Diskussion, also über dieses Thema zu sprechen, dann kommt irgendwer und packt genau diese Keule aus und sagt so und bam, weg damit. Also es gibt genügend zu kritisieren an diesem Laden. Du kannst genügend Sachen kritisieren. Du kannst genügend Reformansätze sagen oder du kannst auch die Frage stellen, braucht man diesen Verein noch? Ja. Genau. Kann man das vielleicht, kann das weg, ist das Kunst, muss man, die drei Dinge, die dann immer kommen, sind erstens Kinder, zweitens, ja, was die da in anderen Ländern machen, das ist ja schon manchmal grenzwertig, also so diese Missionarsgeschichten, wobei das sind dann auch die Evangelikalen, und was du immer hast, das konnte ich zeitweise auch sehr gut, das ist immer so, Papst Urban zitieren, das ist super, Deus Lobult. Ja, Gott will es. Ja, warum marschieren wir dahin? Oh Gott will es so, das ist so das Totschlagargument, dass du dann wiederum als Totschlagargument zurückgeben kannst, du sagen, ja, also wer so argumentiert, den kannst du auch genauso tot argumentieren. Genau. Also, und dementsprechend, brauchen wir den Laden noch? Muss man ihn nicht reformieren? Muss man nicht irgendwas als modernes hinkriegen? Kriegst du da vielleicht irgendwas gebacken? Ich meine, auf welcher Basis machst du das? Weil ganz ernsthaft, ganz plakativ gesagt, ich meine, im Grunde ist das ein Regelbuch, das vor 2000 Jahren eine Geschichte erzählt, die vor 1800 Jahren mal irgendwann aufgeschrieben worden ist. 1850 Jahren. 150 Jahre nach Christus wurde das erste Mal niedergeschrieben. Ja, so um 60 nach Christus ist Q1, glaube ich, angesetzt. Ja, also. Ja, also eine Generation nach dem Kreuzestod Jesu wahrscheinlich. Ja, also sagen wir es mal so, eine Generation, nachdem alle hier waren. Also, ja. Weil Petrus Paulus haben es auch nicht so ewig gemacht. Nee, die haben ja vor allen Dingen erst, also von Petrus selber ist ja nichts überliefert. Na gut, er ist bis nach Rom spaziert, hat dann irgendwann gesagt, Kinders, hier, ich bin's. Also als sie ihn entdeckt haben, dann hat er gesagt, okay, dann bin ich's halt doch. Ja, aber wobei, dann hat er gesagt, er möchte nicht so wie sein Herr gekreuzigt werden. Dann so, das Kreuz können wir auch rumdrehen. Ja, wobei, das ist ja tatsächlich auch schon Legende. Also Paulus ist dann tatsächlich doch schon eher historische Figur. Und die Bekehrung, die Saulus-Paulus-Wendung war ja tatsächlich erst nach... nach der Nummer auf Golgatha. Also. Ja, aber das war ja Petrus, den ich meine mit dem. Ja, ja, genau. Aber da wird's dann schwierig. Also dessen Schicksal ist jetzt, das ist wirklich nur in Legenden verbrieft. Tatsächlich? Ja. Weil es gibt dann diese Geschichte, dass man seine Gebeine irgendwann genommen hat und in ein Mausoleum gelegt hat. Man weiß bis heute nicht, wo das Petrusgrab liegt. Ja, aber doch, genau, das ist ja der Witz. Also die Geschichte ging ja die so weiter, dass das Petrusgrab dann irgendwann außerhalb der Stadt unter einem Mausoleum war und die Stadt wuchs und dann hat man das Mausoleum weiter nach draußen getan und dann hat man irgendwie diese Gebeine genommen und gesagt, okay, komm hier, da bauen wir jetzt eine Kirche drauf und auf dieser Kirche, auf der das Ding jetzt steht, ist heutzutage der Petersdom. Danke, ich gab in der Religion auf ihr Pass. Legende, ich bin mir ziemlich sicher, dass man bis heute nicht weiß, wo das Petrusgrab liegt. Wenn das ist das zumindest die Geschichte, die dahinter steht. Ja, genau, aber das ist dann wirklich, das ist Legende. Legende Aurea wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten. Also Fakt ist, das ist die Geschichte dahinter, deswegen Petersdom ein bisschen weiter draußen. Genau. Deswegen ist der Vatikan auch nicht so zentral in der City. Ja, ich weiß, das erzählen die sich so. Ja, ich weiß. Und du musst vom Tiber ganz schön laufen, bis du bei Petersdom bist. Ist nicht so nah. Ja, und die Heiligen Drei Könige liegen alle im Kölner Dom rum. Das, was? Ja, genau. Was? Ja, tatsächlich, die Gebeine der Heiligen Drei Könige liegen im Kölner Dom. Ich stehe noch nicht mal in der Bibel. Ja, da stehen drei Weisen aus dem Morgenland, aber nein, da stehen Weiser aus dem Orient oder so drin. Das sind auch nicht mal drei, aber man weiß, dass es drei sind, weil deren Gebeine, wie gesagt, im Kölner Dom liegen. Neben den elf Tränen der Ursula. Oh Gott. Die hat man dann auch einkristallisiert. Ja, jetzt hör aber mal auf. St. Uschi. St. Uschi. Los. Kommt der mir hier mit heiligen Legenden? Heilige Uschi. Die heilige Uschi aus dem Dreifarbenhaus? Weiß ich nicht, ich kenne die Kölner Legenden nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt. Stuttgart hat sowas. Ja, genau. Wir haben keine Uschi. Das finden wir hier auch. Zurück zum, wo man mir echt ja, Kirche. Wir waren bei der Organisation. Ja, genau. Also ich meine, das müssen die Gläubigen mal schön unter sich ausmachen, wie sie den Laden reformieren wollen und ob sie ihn reformieren wollen. Ich meine, er bietet halt das schön. Ist halt kein demokratischer Apparat. Ach ja, komm, der kategorische Imperativ ist auch nicht demokratisch. Nein, aber ich meine, diese Kirche, die reformiert sich ja nicht aus der demokratischen Masse. Das muss sie ja auch nicht. Ich meine, das ist ja auch manchmal ganz... Eine Philosophieprofessorin von mir sagte, manchmal ist es ganz schön, ein Schaf zu sein. Das ist tatsächlich was. Das ist das Schöne. Deshalb sage ich, der Katholizismus, also zumindest der Katholizismus, sollte eigentlich als Institution behalten werden, allein schon wegen des schönen Sakraments der Beichte. Du gehst halt hin und du bereust und dir wird vergeben und du musst dich mit dem ganzen Scheiß nicht mehr kümmern, wo du als Protestant eben ewig und drei Tage in der Bibel lesen musst und auf ein Zeichen wartest und letzten Endes bist du sola gratia Dei darauf angewiesen, dass Gott dir irgendwann verzeiht, aber du bekommst es nicht von deinem Priester gesagt, sondern das merkst du irgendwann mal. Also Beichte ist eigentlich total super. Hilft da nicht Saufen bei euch? Saufen. Trinkt ihr nicht deswegen eigentlich? Saufen hilft auch, aber lasst ihr aus langjähriger Erfahrung sein, dass Selbstzweifel schwimmen können. Ja, das tun sie beim Katholik auch. Und Selbstzweifel hängen ja nicht nur an der Sünde. Naja, solange du glaubst. Also ich meine, also Beichte ist die günstige Alternative zur Psychotherapie. Wenn du einen guten Priester hast, dann ist, ich meine, deshalb braucht man, deshalb rennen doch alle zum Therapeuten, weil sie hoffen, dass sie Vergebung bekommen, weil sie nicht mehr, weil sie keinen festen Glaubenssatz mehr haben, sondern jetzt Probleme in ihrer Kindheit suchen. Also Psychotherapie finde ich extrem nah an Religionen dran. Und der gute Herr Freud ist nicht umsonst Kulturanthropologe gewesen, hat sich mit Religion beschäftigt. Ja, wobei man Herr Freud nicht nur als als Grundlage für die Psychotherapie nehmen kann. Man kann ja auch noch andere Sachen. Carl Gustav Jung, Archetypenlehre, das ist genauso Religion. Ja, aber du kriegst ja auch trotzdem auch so. Also Psychotherapie auf Freud jetzt. Psychoanalyse, ja. Ja, ja. Ja, also wir reden über Psychoanalyse. Ja, ja, aber Psychotherapie auf Freud allein zu. Ja, geht noch mehr. Alles, was nicht klinische Psychotherapie ist, also alles, was nicht mit Medikamenten arbeitet, ist tendenziell Religion. Also auch Verhaltenstherapie. Auch Skinner ist Religion. Okay. Ich lasse es mal so stehen. Ich freue mich auf die bösen Anrufe. wir diskutieren nicht Psychotherapie heute. da bin ich nicht vorbereitet. Hätte ich dir so doch meine Dokumente schicken sollen. Nee, und nee, das passt schon. Nee, wir müssen ja nicht hier so extrem auswandern. Gut, und dann kommen wir jetzt zum dritten Segment. Was glauben wir denn eigentlich heute? Also ich habe ja schon gesagt, irgendwann ist Asche. Ja. Und mein Moralkodex, das ist eigentlich auch ziemlich simpel. Tu keinem was, tut dir keiner was, wunderbar. Sei kein Arsch, dann sind die meisten Menschen in deiner Umwelt auch keine Arschlöcher. Das widerlegt sich zwar immer wieder mal, aber das ist ja das Schöne, ich bin Soziologe, ich kann mit 5% umgehen. Nee, in der Regel ist es tatsächlich so, wenn du nicht unbedingt die Knalltüte von dem Herrn bist und den Menschen irgendwas Doofes antust, dann sind die meisten Menschen, die jetzt nicht unbedingt von Kapitalinteressen getrieben sind, durchaus auch der Meinung, dass du eigentlich auch eine nette Behandlung verdient hast. Also die meisten Menschen tun dir nichts Böses, solange du nicht einen Profit rausschlagen zwingend. Ja, ja, aber die anderen glauben an den stöden Gott Mammon. Ja, ja, aber ich sage, also solange... Also eigentlich müssen wir noch eine Folge über Ersatzreligionen machen. Ja, ja, das können wir gerne machen. Also Drogen, Sex und Geld, das regiert die Welt. Ja. Ja. Und dann reden wir aber auch über Fridays for Future. Also so lieb ich sie habe, das hat interessante Züge religionssoziologisch gesehen. Reden wir von XR oder von Fridays for Future? Also beide gehen davon aus, dass die Welt bald untergeht. Ja. Naja, untergeht nicht. Aber nee, doch. Kaputt. Kapott. Genau. Kapott. Untergeht ja nicht. Wo runter? Also der Mensch geht halt drauf, aber... Die gibt einfach um. Ja, nee, der Mensch geht halt drauf, aber... Ja, aber dann ist aber auch keine Welt mehr. Also... Ich meine, so viel Anthropozentrismus glaube ich mir. Also, ich bitte dich. Na, wenn keine Menschen mehr da sind, dann bricht unsere Welt mal zusammen und dann ist die halt weg. Ja. Ich meine, ohne Menschen gibt es keine Welt. Wieso nicht? Das ist ein erkenntnistheoretisches Problem. Kakerlaken gibt es immer noch. Ja, ich glaube, die machen alles. Kakerlaken haben keinen Begriff von der Welt. Hast du mal eine gefragt? Ja. Und? Sie hat mir ein Luhmann-Buch zugeschoben und ich glaube, sie wollte mir sagen, dass sie in einem anderen System kommuniziert. Ich glaube, die Kakerlake hieß auch Niklas. ja, der gute Mann. Ja. Niklas Luhmann, es gibt ja auch diese schöne Legende, wo wir gerade von religiösen Legenden reden. Ich wusste, dass Systemtheorie eine Religion ist. Nein, aber Niklas Luhmann ist eine Legende. Niklas Luhmann saß in einem Keller in Bielefeld. Bis ihn einer entdeckt hat und gesagt hat, da sitzt noch einer, der kriegt einen Lehrstuhl. Der saß da mit seinem Zettelkasten und sagte dann, okay, da sitzt einer. Ey, Lehrstuhl. Perfekt, Adorno ist gerade geflüchtet. War der auf dem Bielefeld? Nee, aber... TUW Adorno war doch nicht. Adorno hatte ja keinen Bock auf die 68er in Frankfurt und hat sich verpisst und dadurch... ist er nach Bielefeld? Ist Luhmann nach Frankfurt gekommen. Achso, aber der saß doch in Bielefeld in einem Keller. Ja, man hat ihn dann rausgelassen und hat spannenderweise eine Vorlesung über Liebe gehalten. Ja, Liebe als Passion ist in dem Zusammenhang entstanden. Luhmann hat Liebe als Passion erfunden. Liebe als Passion ist von Luhmann. Er hat Liebe erfunden, das finde ich gut. Luhmann hat die Liebe in die Systemtheorie implementiert. Der hat da ein System des Liebens und Beliebens entwickelt. Ich weiß, was ich daheim mache. Also, ja. Angewandte Systemtheorie. Ah. Amore. Jetzt, ich bin abgelenkt, ich muss. Nein, warum glaubst du denn? Also was glaubst du denn? Was passiert? Also wenn du, wenn du Scheiße baust, wenn du irgendeinen Murks machst und wo, was passiert, wenn du irgendwann Mode bist? Also gut, tot. Hey. Finito. Ja. Finito. Also Ende Gelände, Schicht im Schacht. Ja, ja, aus dem Haus. 360 unter. Ja. Ich gehe davon aus, dass alles vorbei ist. Ich meine, ich bin ja sowieso der Zyniker vor dem Herrn. Ich kann mit Religion nicht viel anfangen, weil ich an das schlechte Menschen glaube. Und weil ich Menschen, auch wenn ich vielleicht ganz verträglich im Umgang bin und auch sympathisch sein kann, Menschen halte ich tendenziell alle für Arschlöcher. Es liegt nahe. Ja. Erfahrungswert. Erfahrungswert, ja. ich glaube, dass es danach vorbei ist und deshalb finde ich, glaube ich, Religion tatsächlich so charmant. Ich empfinde das als ziemliche Kränkung. Also ich bin da ein ziemlicher Ego-Mensch. Also die Vorstellung, dass ich aufhöre und danach die Welt einfach ohne mich weitergeht, empfinde ich tatsächlich als kränkend. Deshalb habe ich lange mit solipsistischen Positionen geliebäugelt, weil dann wenn ich nicht mehr da bin, dann ist die Welt auch nicht mehr da. Das war okay. Ja, das ist schön. Mittlerweile nehme ich mich nicht mehr ganz so wichtig, aber tatsächlich so ein bisschen beleidigt bin ich immer noch. Solipsismus wurde von einem Soziologen, dessen Namen mir gerade schnell hin, Esser, von Hartmut Esser. Hartmut Esser hat über die Philosophen mal so schön gesagt, die auch den Solipsismus entwickelt haben. Ja, aber was ist auch von Menschen zu erwarten, die während der Rest der Menschheit darüber nachdenkt, wie es weitergeht, noch darüber nachdenken, warum überhaupt existieren wir? Also während die einen sagen, warum gibt's uns überhaupt, denken die anderen, scheißegal, wir sind da, wie machen wir weiter? Also ich meine, Descartes hat jetzt nicht in den schönsten Zeiten gelebt, also das war damals ziemlich widrige Umstände, also die Vorstellung, dass es die anderen einfach gar nicht gibt, ist da schon sehr sympathisch einfach, als dass die wirklich existieren und dass Menschen sich wirklich gegenseitig schlimme Dinge anzutun. Ja. Dann ist die Position, die existieren gar nicht wirklich und ich habe einfach eine kranke Fantasie, ist sehr viel sympathischer, ehrlich gesagt. Ja, das mag man bei manchem Gummibus. Genau, und die Frage ist ja tatsächlich berechtigt, woher wissen wir, ob andere Menschen überhaupt da sind. Ansonsten kann man mit Phänomenen rumspielen. Schmerztheorie. Man erträgt sie. Ja, genau. Nee, also die Vorstellung, dass ich finde die Welt ganz sympathisch, so an und für sich ohne die Menschen. Und so Leben finde ich eigentlich auch ziemlich super und ich habe da auch Spaß dran, manchmal. Und irgendwie die Vorstellung, dass damit irgendwann mal Schluss sein soll, ist irgendwie, die finde ich frustrierend. Ja, gut, damit muss man halt umgehen. Ja, genau, da muss man irgendwie ein Verhältnis zu finden und das habe ich bis heute nicht gefunden und deshalb finde ich Religion tatsächlich eigentlich ziemlich sympathisch, weil es so die Hintertür auflässt. Auch wenn Hume seinen Punkt hat. Die Anzeichen dafür sind nicht so groß. Man könnte natürlich mit Blaise Pascal, Pascalsche Wette rangehen, naja. Okay, ich meine, ich kann an Gott glauben und dann gibt's, ich meine, wenn's kein Leben nach dem Tod gibt, so what, ich kann trotzdem Spaß im Diesseits haben und hab nichts verloren. Und wenn's doch ein Leben nach dem Tod gibt, ja. Also, wenn's dann nicht der Protestantengott ist, vielleicht hat der katholische Gott so viel Spaß an mir, dass er trotzdem passt. Könnte man sagen. Ja, ich meine, der Witz ist doch der, sollte diese Wette, dieses Leben nach dem Tod gibt, sollte das tatsächlich existieren, dann gehe ich doch mal ganz stark davon aus, dass wenn man im Diesseits kein Arsch war, dass man da auch reinkommt. Dann wird im Jenseits niemand sagen, ja. Du hast dich jetzt nicht nach meinen Regeln verhalten, du hast dich zwar super verhalten, du warst ein toller Mensch, du warst nett zu anderen Menschen, ehrlich und hast keine Ehe gebrochen und hast auch nicht sonst erbrochen, so häufig, zumindest nicht so häufig. Hast niemanden getötet, niemandem irgendwas geklaut. Feine Sache, bist ein dufter Kerl, aber das hast du nicht nach meinem Glauben getan. So. Ja. Die berühmte, du hast das Schaf, das du mir opfern musst, nicht geopfert, da darfst du nicht rein, du warst ein total toller Mensch, aber du hast mir genau dieses eine Schaf nicht geopfert. So. Also ich glaube. Genau. Aber auch das übersteigt mein mein Glaubensvermögen, das im Laufe der Jahre ziemlich zusammengeschrumpft ist. Es hat, glaube ich, irgendwann damit angefangen, dass mir ein gewisser Herr Marx mal über den Weg gelaufen ist und erste Zweifel gesät hat. Nee, also von daher, ich glaube an gar nichts mehr. Religion ist Opiumvolk. Genau, wahlweise des oder fürs... oder im Opiumvolk. Im Opiumvolk, deshalb halte ich da... Deshalb zahle ich meine Kirchensteuer, das hat soziale Gründe und ansonsten möge man mich damit bitte in Ruhe lassen. Jo. Wollen wir noch als allerletztes auf eine berühmt-berüchtigte Frage, die ich gerne öfter mal gestellt bekomme. Die Gretchenfrage? Ja, die Gretchenfrage. Die haben wir doch gerade beantwortet. Nein, es gibt eine weitere Gretchenfrage. Ah. Die Gretchenfrage lautet, Aushilfs-Jedi, ja, bist du gar, hast du dann irgendwas mit Jedi-Tum am Hut? Ja, nur sonntags, wenn du aushilfst, oder? Nee, also mal ganz kurz, das Witzige daran ist ja, die Jedis ist jetzt tatsächlich so eine Religionsgruppe, die gibt es in Neuseeland, weil... die Neuseeländer keinen Bock drauf haben. Ich dachte Australien. Aber Neuseeland. Weil bei der Volkszählung. Also in Australien mag es die auch geben, es gibt sie global, aber in Neuseeland war es die Volkszählungsgeschichte, dass die Leute keinen Bock drauf hatten. Ja, ich erinnere mich. Ich dachte aber, es sei Australien gewesen. Nee, ich glaube, es war Neuseeland. Und die hatten keinen Bock auf Volkszählung und haben dann gesagt, okay, wenn ich nichts reinschreibe, dann gelte ich als nix. Wenn ich jetzt Jedi reinschreibe, dann ist es zumindest Spaß. Kann man auch getrennter Meinung sein, kann man natürlich auch kritisieren, dass man sagt, okay, hier, damit wird religiöse Systematik oder Systematisierung von Religion im Staatsgebilde gefördert, anstatt dass man sagt, das sind alles Atheisten. Die, ja. Und es stellt sich die Frage, warum dort der Staat es überhaupt erfassen muss. Ja, ja, eben. Also das streiten halt die Dinge. Es gab tatsächlich mal einen jungen Mann, der sich angeschickt hat, dieses ganze Jedi-Gebimsel und Gebamsel und diesen Jedi-Kodex, dem Sith-Kodex entgegenzustellen und da eine großartige Abhandlung darüber verfasst hat. Der hatte dann auch irgendwie 14 Thesen und 14 weitere Verhaltensmöglichkeiten. Und es war ein sehr, sehr schönes System. Das konnte man auch jahrelang im Internet lesen. Okay. Und da konnte man sich tatsächlich mal dran abarbeiten und da tatsächlich die Frage stellen, ist das gar nicht so doof eigentlich? Dieser junge Mann hat das dann irgendwann aus dem Netz genommen, weil ihn dann doch viel zu viele religiöse Trolle erstens dauernd mit dieser Sith-Frage genervt haben. Zweitens ständig mit diesem bescheuerten Filmzitat genervt haben. Ja, nur ein Sith kennt Extreme. Ja, der Jedi halt auch. In dem Fall, weil kennt ihr nur Schwarz und Weiß? Also gut und nicht gut? Und dementsprechend, da war dann durchaus so der... Mit solchen Fragen wurde er dann immer bombardiert, wo er halt tatsächlich eigentlich eher ein halbwegs passables Ding verfasst hatte, was halt tatsächlich, gar nicht so verkehrt zu lesen war. Ist wahrscheinlich ohne den metaphysischen Überbau und die Midi-Chlorianer ausgekommen. Ja, ja, wunderbar. Und dementsprechend ist es halt ein ethisches System, sobald der metaphysische Überbau mit Gott, den du als Letzterklärung brauchst, bei Letzterklärung kriegst du nicht anders, gebaut hast. War eigentlich eine Verhaltensphilosophie. Und ich sag mal so, ich habe mich mit dieser Verhaltensphilosophie so ein bisschen auseinandergesetzt, die basierte im Grunde ganz tiefgreifend auch fast basisch auf logischerweise Kant, also im Sinne von bediene dich deines Verstandes, mach dir halt einfach mal Gedanken darüber, wie du dich verhältst. Natürlich war da so ein bisschen diese berühmte Körperdisziplin, kümmere dich um dich selbst, schädige dich selbst nicht, dann hast du auch weniger Probleme. Ja. Also quasi natürlich keine pure Askese, aber so ein bisschen Körperdisziplin. Mhm. War da durchaus auch so ein Argument zumindest. Ja gut, deshalb bin ich ja übrigens, also von Haus aus, ich bin ja moralphilosophisch bin ich eher Aristoteliker. Ne? Schön immer Maß halten. Also Selbstschädigung auch, ja, bitte gerne, macht nämlich Spaß, aber vielleicht nicht zu viel davon. Ja. Und fassen wir kurz. Nö, also ich bin kein Jedi. Ich folge in dem Fall wirklich keine Religion. Ja, das hat man gemerkt. Du bist Hardcore-Kantianer, der sich erstmal hinsetzt und drei Tage lang seine Maximen prüft. Nee, ich prüfe meine Maximen nicht, aber ich versuche halt einfach nur... Ich bin ein Idiot wie jeder andere, der einfach nur drüber nachdenkt, möchte ich, dass das mir angetan wird? Nö, also dann mache ich es halt auch einfach anderen nicht. Ich will nicht, dass mir einer in den Hof scheißt, also scheiß ich niemanden in den Hof. So, so einfach läuft hier der Hase halt. Und ich möchte nicht, dass mir einer irgendwie Schaden zufügt. Also versuche ich möglichst auch anderen Leuten keinen Schaden zuzufügen. So. Das ist so Pi mal Daumen die beste Regel. Ja, und wenn dann tatsächlich diese berühmte kantische Diskussion, dass man halt sagt, okay, darf ich lügen? Ja, verdammt. Weil es gibt Schaden, der größer ist, und es gibt Schaden, der kleiner ist. Und wenn ich einen großen Schaden durch diesen kleinen Schaden einer Lüge möglicherweise verhindern kann, dann Himmel, ja. Und dementsprechend, nein, die Maxime ist nicht die Maxime, sondern ich halt dann doch irgendwie ins Klein-Klein runtergerechnet. Deswegen sage ich ja, es gibt eben diese großen Gesetzmäßigkeiten mit Artikeln. Alle Menschen sind vor Gesetz gleich, passt wunderbar, frei, könntest du Religion, was weiß ich was. Ja, das bedeuten fürs praktische Leben aber nichts. Ja, genau. Also, konkret nicht. Also jetzt lieber Verfassungsschutz, ich stehe fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja, tun wir beide. Also das. Und wir bleiben auf dem Teppich. Himmel, ja genau, wir bleiben auf dem Teppich. Nicht auf der Kachel, nicht auf den Parkett, sondern auf dem Teppich. Genau. Genau. In diesem Sinne, ich glaube, das kann man, ich glaube, heute kriegen wir nicht arg viel Hassmails, falls doch, dann irgendwer endet. Ja doch, also du kriegst Hassmails von Hardcore-Kantianern, die das mit dem Lügenverbot mit dir nochmal. Ich sehe sie schon mit Fackeln bei uns vor dem Podcast-Aufnahmestudio auflaufen. Ja, ich freue mich schon auf die, Also es ist zumindest die Adresse vom Zeilenende, wo ihr auflaufen müsst. Ja, genau. Einfach nächsten Montag, in zwei Wochen am Montag, warte mal. Von dieser Aufnahme aus am Montag danach dann hier auflaufen, weil das wird dann, da werden wir dann wieder aufnehmen. Also dementsprechend, nein, Leute, ganz ernsthaft, also... Genau. Wir haben erstens ein Disclaimer davor gesetzt, dass man bitte nie religiöse Gefühle verletzt fühlen soll. Wir haben es auch heute versucht. Ja, du hast es versucht, ich habe hier ja sowieso irgendwie, ich bin der übelste Ketzer überhaupt und ich habe hier den Advocatus Diaboli gespielt. Nee, in dem Fall hast du ja sogar die Position der Kirche. Ja, das meine ich ja. Ich war hier Advocatus Diaboli. Ja, also dementsprechend. Was übrigens witzig ist, wenn man als Advocatus Diaboli kirchliche, was mir erst jetzt aufgeht. Ja, wobei, ganz ernsthaft, ich hab eine lustige Diskussion mitbekommen zwischen einem Satanisten und einem Christen. Und der Christ fragte den Satanisten so, ja, woran glaubt ihr denn dann? Und er so, ja, denk mal nach. Wer ist der Schöpfer und wer ist Satan? Weil ohne Gott gibt es diesen anderen nicht. Es ist so Schöpfung, Gott, Satan, Engel. Genau, ohne Satan kein Gott, ohne Gott kein Satan. Wir sind halt so die Rebellen. So, keine Ahnung. Hauptsache immer dagegen, ja. Das ist, Gott. Genau, Gott, das ist Gott. Ja, das ist halt genau. Witzige, das was der Satanist sagt, ja, ich glaube an Gott. Genau. Ich finde ihn zwar kacke, aber ich glaube an ihn. Also gibt ihn und der andere ist halt auch gut. Nur besser halt. Ja. So. Genau. Ja, okay. Ja, wenn ihr Spaß an dieser Folge irgendwo zwischen Moralphilosophie und Soziologie hattet, lasst uns das bitte wissen. Wir können davon nämlich noch mehr. Ja, und ich bereite mich dann tatsächlich auch noch ein bisschen mehr in den Philosophischen vor, weil ich habe tatsächlich bei der Frage Moral und Recht... Ja, dann tauschen wir vorher vielleicht auch nochmal zwei, drei Gedanken aus. Ich meine, über die Unterscheidung von Moral und Recht könnte man auch noch ganz viel sagen. Ja, definitiv. Und vor allem über die Frage, deswegen hatten wir es ja geklärt, wo endet denn überhaupt dieses Recht? Also warum brauche ich es dann überhaupt? Genau, also, wo kommt Moral her? Das ist auch eine Frage, die wir uns mal beschäftigen können. Also ihr seht, wir haben hier ganz viele Brotkrumen ausgeschmissen. Genau, also und wir haben heute, glaube ich, niemanden in die Klöten getreten. Wir haben die Moslems eigentlich auch ganz nett nebenbei liegen lassen. Also ich meine, da... hätte man vielleicht tatsächlich sogar viel, viel mehr sagen können. Okay, da habe ich tatsächlich viel Erfahrung gemacht, die halt auch ganz häufig fundamentalistische Dinge sind. Da bin ich zum Beispiel auch gern drum rumgeschippert, weil das ist tatsächlich so, wenn du mit fundamentalistischen Christen zu tun hast, ist das schon sehr anstrengend. Aber da kenne ich zumindest noch die Buchvorlage. Genau, also Fundamentalisten sind halt grundsätzlich anstrengend. Nee, da kenne ich zumindest noch die Buchvorlage und kann sagen, okay, Freunde, eure Verfilmung ist scheiße. Ich hab den Schmöker auch mal gelesen und kann da zumindest mal mitreden. Bei allen anderen kriege ich halt nicht so ganz die, keine Ahnung, da habe ich die Origin-Story nicht ganz drauf. Dementsprechend ist nicht. Und wenn ich sage Verantwortungsabgabe, dann meine ich das tatsächlich im soziologischen Sinne, dass das tatsächlich eine Basis ist. Also du kannst auch Katastrophen und Co. tatsächlich eben darauf zurückgehen. Richtig, und ich finde aus anthropologischer Sicht ist Verantwortungsabgabe erstmal tendenziell eine super Sache, weil die einen von gewissen Dingen einfach mal befreit. Weil ich gebe noch einen Gedanken mit, und zwar, wer jetzt diese Verantwortungsabgabe nicht so ganz. Und zwar nehmen wir das Beispiel Naturkatastrophen. Katastrophen sind ja nur dann ein Phänomen, dass es wirklich als solches gibt, wenn es denn tatsächlich einen Schaden gibt. Oder ist ein Erdbeben immer eine Naturkatastrophe? Weil es passieren ja ständig auf der Welt Naturkatastrophen. Dann, also es gibt ja jeden Tag zig Erdbeben. Ja. Nur dabei geht halt nichts zu Bruch, dabei passiert halt nichts und dementsprechend ist es halt keine Naturkatastrophe. Dementsprechend ist eine Überflutung an einem Fluss, an dem Menschen siedeln, ja, beispielsweise nur dann eine Katastrophe, wenn der Fluss über die Ufer tritt und dabei auch Dörfer und was weiß ich was schädigt oder eben Ackerland. Aber die Frage ist halt, warum musst du da wohnen und kannst du denn irgendwo anders wohnen und warum kannst du nicht woanders wohnen, weil es möglicherweise durch Armut und soziale Beeinträchtigung und dementsprechend Verantwortungsabgabe. Das ist immer eine Frage. Naturkatastrophen sind ja nur dann Katastrophen. Ist ja eigentlich nur dann was zu Bruch geht. Ja, genau. Dementsprechend gabst du halt auch früher solche Dinge in göttlicher Hand und gabst das quasi als Strafe Gottes, weil deine eigene Doofheit konnte es ja nicht sein. Richtig. Dass du ein Dorf unterhalb eines Vulkans gebaut hast. Wer kann denn damit rechnen, dass der drüber geht? Und ne? Beziehungsweise, in dem Fall muss man ja sagen, man hat es ja gerne auch genutzt. Also man hat ja tatsächlich zum Beispiel bei einem Vulkan gern genutzt, dass die Vulkanasche kommt und den Acker schön düngt. Genau. Also, ja, genau. Mir dünkt, wir sind da etwas auf der Spur. Ja, genau. Und wenn ihr schon mal bei dem Gedanken seid, dann könnt ihr euch noch fragen, wenn ihr sagt, es gibt keine Naturkatastrophen, wenn keine Menschen betroffen sind, gibt es dann vielleicht auch keine Welt, wenn keine Menschen betroffen sind? Oh, jetzt wird's solipsistisch. Jimmy! So, in diesem Sinne, Freunde der Nacht, das soll's gewesen sein, unsere kleine Religion, Glaube und Kirche-Folge. Das nächste Mal machen wir was Lustiges in den nächsten kurzen. Mal gucken, was uns da Lustiges einfällt. Vielleicht kommt ja bis dahin irgendein Anreiz, dann gehen wir darauf ein. Ansonsten fällt uns irgendwas ein. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, Facebook, auf unserem Blog, auf unserer Webseite, dieelite.org, ansonsten überall die Elite Podcast, auf genau. iTunes sind wir, auf Spotify sind wir, auf Fühl sind wir und auf Podcast. .de sind wir auch übrigens. Ich habe mal diesen. Geiler Scheiß. Ja, da sind wir schon seit ewigen 3 Tagen. Die haben sich halt einfach bei iTunes bedient. Aber in der Zwischenzeit sind wir sogar Besitzer dieses Podcasts. Also wir haben uns angeeignet. Wir können da mal. Also wer uns da einen Bewertungen schreiben möchte, die lesen wir jetzt dann tatsächlich auch. Juhu. Und ja, ansonsten kommentiert, gebt Feedback. Wenn ihr die Sendung total schlimm fandet, bitte gebt uns dieses Feedback auch. Also wenn sich einer total gelangweilt gefühlt hat, möglicherweise bei dem Thema. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob das für manche Leute vorwärtsbringend war oder nicht, weil ja, es war halt auch mal wieder was wir ausprobiert haben und wir können ja auch mal intern was ausprobieren. Wir müssen ja nicht immer irgendwelche Projekte starten, die dann irgendwie Rohrkrepierer sind. Genau. Ja. Falls ihr zu diesem Thema Gäste sein wollt, dann wahrscheinlich besser nicht. Also wenn da erweiterter Redebedarf besteht, dann podcasten wir aber auch in einer Kirche, mein Freund. Dann podcasten wir in einer Kirche. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, eine Podcast-Folge mit einem Priester in einer Kirche aufnehmen. Das wäre schon. Ja, dann als öffentliche Veranstaltung in der Kirche dann. Als öffentliche Veranstaltung, dann gebe ich dem Priester schon gleich mal mit, dass er bitte Arnold Gehlen lesen soll. Ansonsten podcaste ich nicht mit dem. Also dann, liebe Stuttgarter Hörer, da gibt's Kirche. Die lässt sich als alles nutzen, was man möchte. Also wenn ihr uns da hören wollt, dann pusht das doch mal. Genau. Weil dann lässt sich auch das Zeilenende nochmal nötigen. Oder überreden. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Wir freuen uns natürlich auch immer noch auf Couch-Gelegenheiten. Wir freuen uns über Feedback-Rezensionen, Glückwünsche, Hassmails. War es mir jetzt nicht. Seid einfach nett. Genau. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss.